soll ich das nennen, psychomentalen Umgestaltungen der Subjekte in diesen Kämpfen, ja, für diese Kämpfe. Das ist einfach, das Problem hat er sehr richtig hier auf den Punkt gebracht. Das hat er als solches ausgesprochen, wie es wenige andere getan haben zu jener Zeit, würde ich mal sagen. Aus dieser Generation, aus seiner Generation. Natürlich hat er es bei Marcuse etwa mit dem Problem der repressiven Entsublimierung und so weiter vorgefunden, bei Adorno vorgefunden, in der leibniz-kritischen Theorie. Aber er hat es auf eine ganz neue Art praxisorientiert formuliert. Und deswegen würde ich sagen, muss man das hier so stehen lassen, weil das zu sehr ausufern würde, jetzt die Verkürzungen und wie er das nun bringt, wiederum auseinanderzunehmen, sondern dass wir jetzt auch auf seinen Versuch, das zu vermitteln, mit der Organisationsfrage vielleicht jetzt versuchen zu kommen. Und dann können wir da heute noch vielleicht so die Kurve kriegen, auch von unserem Timing her, wo wir eigentlich alle auch hinwollen oder wo das in den nächsten Beiträgen von ihm sehr forciert, finde ich, angerissen wurde, damit Organisationsfragen. Vielleicht können wir das jetzt von hier aus, vielleicht habt ihr da auch so einen Text jetzt von dem entlang. Oder im Kunstreferat mäßig oder so schon. Ist euch irgendjemand bekannt von den Leuten, die sich ein bisschen näher mit Karl beschäftigt haben oder dann sozusagen auch dann wirklich näher mit der Situation, in der diese Thesen entstanden sind, also die ja schon sozusagen die vollendeten Tatsachen, dass das mit dem SDS jetzt wohl irgendwie gegessen ist, als was da jetzt wohl auch nichts mehr kommen wird. Ist irgendjemandem was bekannt darüber, wie diese Thesen aufgenommen wurden, ob die irgendwie dann noch als in irgendwelchen Filmen weiter diskutiert wurden? Ich kann mich nicht erinnern, ich habe mir auch einen überlegt, aber ich mir da ein bisschen aufgenommen worden, aber ich kann mich nicht erinnern. War da ziemlich einsam, ja, in seinen Monologen quasi. So kommen wir das auch vor, oder? Na gut, also wenn niemand was darüber weiß, das würde ich einfach nicht wissen. Weißt du, eben wurde die Frage gestellt, ob jemand weiß, ob das eine Resonanz hatte, diese Überlegungen, die er hier formuliert hat, ob da drauf Erwiderungen damals kamen, eine Debatte. Sie kann sich nicht erinnern. Nee, ich habe die Frage nicht verstanden. Vielleicht weiß das einer, wir konnten es hier erst erstmal nicht beantworten. Ob es damit zu einer gewissen Debatte führt, diese beispielsweise etwa die sogenannte Emanzipationsdebatte, wie man es auch nennt, ja, dass es noch für Kreise zog und wer darauf erwidert hat oder sowas. Das ist eine Frage noch. Nee, das mir nicht bekannt. Also in den ganzen Sachen über Kral habe ich hauptsächlich Stellungnahmen sozusagen zu seinem gesamten Schaffen, aber nicht zu einzelnen Sachen. Also es scheint so zu sein, dass das, was der Kral da mal analysiert hat, nicht so in die Breite der Linken reingegangen ist, 68. Ja, das entweder hat der Gedanke, hat die Wirklichkeit nicht zu diesen Gedanken gedrängt, oder der Gedanke ist noch nicht, ist zur Wirklichkeit vorgedrungen. Das ist ja auch keine Kritik, sondern man muss sich klar sein, im Handgemenge des Klassenkampfs dahingeschriebene Dinge dessen, was man vorher aufgeschlabbert hat und wo man nochmal nachguckt, ist vollständig was anderes zu einer geordneten Theoriearbeit. So muss man das ja auch lesen. Du hast jetzt nach dem Ende, also nach seinen letzten Äußerungen gefragt oder überhaupt Nein, ich meine spezifisch diese Thesen. Die waren ja in dieser Zeitschrift für sozialistische Politik oder so mit C geschrieben. Vielleicht ja, ich würde jetzt schon nochmal interessieren, kurz vor Tod, ne? Als Replik auf dich, also sagt er sozusagen, es ist mehr oder weniger unausgegoren, was er hier in diesem unausgegoren habe ich jetzt nicht, ist vielleicht, habe ich das gesagt, unausgegoren? Nein, okay, also gemeint vielleicht. Nee.